funktioniere nicht. Erkenne deine Verfalle nicht, die Lethargie bist du schon manipuliert. Als Sklave des Systems, ja, alles akzeptiert. Gewischen die Energie, gefangen in Motto. Bist lediglich die Steuernummer, Mann, man wird dir das klar. Du bist nur Personal in dieser Lügen GmbH. Fremdgesteuert, heimatlos, geistig umnachtet, hoffnungslos, blutleer, ausgebrannt, Scheuklappen auf, verirrt, verrannt, verblendet, desillusioniert, sich mit der Dummheit arrangiert, sie glauben alle Schuppen jeden Mist. Erkenne ihre Licht, weshalb der jede Scheiße frisst. Du musst stets funktionieren und wirst nicht rebellieren. Ein kleines Rad in dieser Maschinerie, dieser blutsaugenden Ausbeutungsindustrie. Fremdgesteuert, heimatlos, geistig umnachtet, hoffnungslos, blutleer, ausgebrannt. Scheuklappen auf, verirrt, verrannt, verblendet, desillusioniert, sich mit der Dummheit arrangiert. Sie glauben alle Schuppen jeden Mist, erkennen ihre Licht, weshalb der jede Scheiße frisst. Eigenes Denken nicht gefragt, der Mensch zählt nicht. Und muckst du auf, tanzt aus der Reihe, erkennst du schnell ihr wahres Gesicht. Meinungsfreiheit weit gefehlt, Überwachung in aller Tour. Du lebst in einer funktionierenden Demokratendiktatur. Fremdgesteuert, heimatlos, geistig umnachtet, hoffnungslos. Fremdgesteuert, heimatlos, geistig umnachtet, hoffnungslos. Blutleer, ausgebrannt, Scheuklappen auf, verirrt, verrannt. Verblendet, desillusioniert, sich mit der Dummheit arrangiert. Sie glauben alle Schuppen jeden Mist, erkennen ihre Licht, weshalb der jede Scheiße frisst.